Erster, ein guter Ruf ist besser als teures Öl, und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Zweiter, es ist besser, ein Trauerhaus zu besuchen als ein Festessen, denn im Trauerhaus sieht man das Ende aller Menschen, und die Liebenden denken darüber nach. Dritter, Traurigkeit ist besser als Lachen, denn ein trauriges Gesicht kann dem Herzen gut tun. Vierter, weise Menschen denken über ernste Dinge nach, während Narren nur an Vergnügen denken. Fünfter, es ist besser, die Kritik eines weisen Menschen zu hören, als den Gesang von Narren. Sechster, denn das Lachen eines Narren ist wie das Knistern von Dornen unter einem Topf, es ist nutzlos und schnell vorbei. Siebte, Unterdrückung kann einen weisen Menschen dumm machen, und Bestechung verdirbt das Herz. Achter, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang, und Geduld ist besser als Stolz. Neunter, werde nicht schnell wütend, denn Zorn wohnt im Herzen von Narren. Zehnte Frage nicht, warum waren die früheren Zeiten besser als die heutigen, denn diese Frage kommt nicht von Weisheit. Elfter, Weisheit ist so wertvoll wie ein Erbe und nützlich für alle, die leben. Zwölfter, Weisheit schützt wie Geld, aber der größte Vorteil der Weisheit ist, dass sie dem, der sie besitzt, das Leben bewahrt. Dreizehnter, betrachte Gottes Werk, niemand kann gerade machen, was er krumm gemacht hat. 14. Sei an guten Tagen fröhlich und an schlechten Tagen bedenke, dass Gott beides gemacht hat, damit der Mensch nicht weiß, was die Zukunft bringt. 15. In meinem sinnlosen Leben habe ich alles gesehen, manchmal stirbt ein gerechter Mensch trotz seiner Gerechtigkeit und manchmal lebt ein böser Mensch lange, obwohl er schlecht ist. 16. Sei nicht zu gerecht und nicht übermäßig weise, warum willst du dich selbst zerstören? 17. Sei nicht zu böse und nicht dumm, warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? 18. Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und keine der beiden Seiten loslässt, denn wer Gott respektiert, entgeht diesen Extremen. 19. Weisheit gibt einem weisen Menschen mehr Kraft als 10 mächtige Männer in einer Stadt. 20. Denn es gibt keinen Menschen auf der Erde, der immer nur Gutes tut und niemals sündigt. 21. Höre nicht auf jedes Gerücht, das die Leute erzählen, damit du nicht hörst, wie dein eigener Diener dich verflucht. 22. Denn du weißt selbst, dass du oft andere verflucht hast. 23. Ich habe all das mit Weisheit versucht und dachte, ich will weise werden, aber die Weisheit blieb mir fern. 24. Was wirklich ist, ist weit entfernt und sehr tief, niemand kann es vollständig verstehen. 25. Ich habe mich darauf konzentriert, Wissen und Weisheit zu finden und zu verstehen, dass Bosheit dumm ist und Torheit verrückt macht. 26. Ich fand, dass eine bestimmte Art von Frau bitterer ist als der Tod, denn sie ist wie eine Falle, ihr Herz ist ein Netz und ihre Hände sind Fesseln. Wer Gott gefällt, kann ihr entkommen, aber der Sünder wird von ihr gefangen. 27. Der Prediger sagt, ich habe dies alles herausgefunden, indem ich eine Sache nach der anderen untersucht habe, um zu einem Ergebnis zu kommen. 28. Was ich immer wieder gesucht, aber nicht gefunden habe, ist folgendes, ich habe einen aufrechten Mann unter 1000 gefunden, aber keine einzige aufrechte Frau unter ihnen allen. 29. Nur das habe ich herausgefunden, Gott hat die Menschen gut und einfach geschaffen, aber sie suchen viele komplizierte Wege und Pläne.